Mein Buch über europäischen Antisemitismus und Antiamerikanismus, das Projekt, das dazu führte, und es sind mehrere Bücher auf Englisch auch erschienen dazu, viel mehr noch was hier, benötigte einen Fluchtweg für mich. Und der Fluchtweg war eben unter anderem auch mein Passion für Sport, den ich seit Kindheit in Rumänien hatte. Und zwar, wie eben Sportkulturen vermittelt werden vom Vater zu Sohn. Das heißt, es ist eine totale gegendered Welt und nichts verband mich mit meinem Vater mehr als Fußball. Fußball und klassische Musik, das waren das Einzige, was irgendwie so uncontested space, sonst war alles irgendwie belagert. Frauen, Noten, Studium, alles war irgendwie contested. Aber das Einzige, wo wir uns wirklich nichts sagen mussten und trotzdem alles sagen konnten, war Sport. Es gibt auch ein sehr gutes Buch von einer Kollegin, die sagt, Women face each other, men sit next to each other. Das heißt, Frauen reden, kommunizieren miteinander, Männer sitzen nebeneinander und schauen etwas zu. Und das war mein Vater und ich. Und Sport war da eben absolut entscheidend. Wie wir dann nach Amerika ausgewandert sind, hat mein Vater, das ist eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, welche ihm immer zu ganz groß zugute halten, ist, dass er mich zu einem Baseballspiel führte, obwohl er kein Wort davon verstand. Seine andere Sprache war verstanden, dass ein kleiner Bub, ein kleiner amerikanischer Bub, der eben akkulturiert werden muss, muss, he has to speak baseball, has to learn baseball. Und für mich sind eben Sportsprachen. Und auch meine ganz, ganz große Passion. Und der meine Forschung zu Antisemitismus war so irgendwie zermürbend, dass es mich in eine ganz andere Richtung trieb, unter anderem zu Sport und dann natürlich auch meine letzten Bücher zu der Beziehung Mensch und Tier. Und mein Buch über Passion, also Compassion, also Mitgefühl und die Politik des Mitgefühls hat alles mit Tieren zu tun. Gut, wie komme ich zu diesem Buch? Oder, aber Sie hören schon, dass mich das immer bewegte. Und was mir eigentlich meine ganze Arbeit ist immer ein Vergleich. Amerika zu Europa, das war natürlich, wie jeder Sozialwissenschaftler oder zumindest ein guter Sozialwissenschaftler, arbeite ich natürlich sehr autobiografisch und war immer der Vergleich, ja, also das ist von Werner Sombart und Weber und alle groß vergleichen, das was ist eben anders, wie ist, das mache ich jeden Tag, warum ist das rot und in anderen Europa blau und was immer. Und eben, da fiel es mir immer auf, dass natürlich die Sportsprachen dieser zwei Kontinente so verschiedentlich waren. Und das führte dann zu einem Buch, das Herr Seib rezensiert hat, nämlich Warum gibt es keinen Fußball in den Vereinigten Staaten? Oder das so war der originelle Aufsatz in Leviathan erschienen. Der einzige Aufsatz von mir, der in 18 Sprachen erschienen ist. Und zwar eben, weil er so neu war und genau diese Frage bespricht. Das ist natürlich die Werner Sombart'sche große Frage, warum gibt es keinen Sozialismus in den USA, die er 1903 geschrieben hat. Und natürlich gab es keinen Sozialismus in Europa auch, aber was es nicht gab oder noch immer nicht gibt im Sinne, ist, er hätte es so nennen sollen, warum gibt es in den Vereinigten Staaten keine von Facharbeiterschaft beherrschte große sozialdemokratische Partei, was natürlich viel länger wie zu sagen Sozialismus. Und von Tocqueville angefangen ist eben diese, was Amerika anders macht. Ja? Ähnlich, aber anders. Morgen erzähle ich was über eine Studie von Artificial Intelligence, die zeigt, dass die größte Aversion, die wir haben, sind die Sachen von Robotern, die uns ähnlich schauen. Je ähnlicher sie sind, desto mehr hassen wir sie. Das ist genau meines Erachtens auch die Frage von Anti-Amerikanismus. Amerika ist Europa, eine Schaffung Europas ist Europa sehr ähnlich, aber doch anders. Und eben diese Spannung ist ganz entscheidend. Und was ist eben anders? Der Sport. Und die Sportkulturen. Ich meine, für mich interessiert mich, wenn ich über Sport spreche, ist es nur die Seite der Konsumtion, des Sport, was man aufnimmt. Mich interessiert nicht Sportler. Das ist nämlich nicht die Produktion von Sport, sondern die Konsumtion von Sport. Und es ist klar, dass die Konsumtion von Sport in Amerika seit ungefähr 1850 sich auf vier Sportarten, Mannschaftssportarten spezialisierte und die noch weiter bestehen, nämlich natürlich auf American Football, ein Cousin des Association Football, Baseball, Basketball und Eishockey. Und dass eben der Fußball, nämlich Association Football, 1863 in England von der Association gegründet, eben minder wert oder eine kleine Subkultur war und meines Erachtens auch noch ist. Aber er hat sich sehr geändert. Und das ist die Frage des Buches, in diesem Buch. Wer ändert das? Wie ändert sich das? Und da haben Frauen in Amerika eine ganz entscheidende Rolle. Tut mir leid, dass ich so weit ausgegriffen habe, aber es ist wichtig zu verstehen, worum es hier geht. Können sich Sporträume, Kulturräume ändern? Mein Argument bis jetzt war, dass genauso wie Parteiraum, wenn sie bis 1920 einen Sportkulturraum hatten, ist es sehr, sehr schwer, einem Neuankömmling zu willkommen zu heißen. Sehr, sehr schwer. Weil eben so wie eine Lokomotive oder wie ein großer Tanker, wenn sie etwas auf einer Linie sind, ist es sehr, sehr schwer. Es kreiert ihre eigene Sprache, ihr eigenes Essen, ihre eigene Kultur, eigene Songs, eigene Farben. Und es ist sehr, sehr schwer, die rauszubringen. Und die Frage ist heute, ob wir in einem Stadium sind, wo eben diese festgefahrenen, 100 Jahre alten, verkrusteten Dimensionen ändern. Und das ist eigentlich das Buch. Und da spielt Folgendes eine interessante Rolle. Ja. Medias res, was ist leichter? Ist es leichter, ein Konstrukt zu schaffen und damit auch Geltung darin zu bekommen, indem man etwas einführt in etwas, was nicht vorher gab, also in eine Wüste? Also was ich damit sagen will, die Amerikanerinnen haben ein Feld gefunden, das von Männern total unbesetzt war. Das heißt, sie sind Pioniere des Fußballs. Wie ich vorgestern der BBC sagte, man kann ein wunderbares Buch über deutschen Fußball oder belgischen oder brasilianischen oder vor allem auch englischen schreiben, ohne Frauen zu erwähnen. Oder wenn man will, kann man ein paar Fußnoten hinein oder so. Aber es ist nicht essentiell. Ja, heute, ich weiß, das ist nicht politically correct, aber it's true. In Amerika wäre das unmöglich. In Amerika müsste man 3 oder 4 Hauptkapiteln den Frauen geben, die Rolle haben, dieses Konstrukt zu machen, okay? in diesem Freifeld zu reüssieren. Interessanterweise ist natürlich auch, dass schon das Wort anders ist. Das Wort Football ist natürlich besetzt von einem anderen Code, wie es auf Englisch heißt. In jedem Land ist das hegemoniale Wort Football von dem hegemonialen Code besetzt. Also wenn Sie in Australien, in Melbourne von Football sprechen, ist es natürlich Aussie Rules. Wenn Sie natürlich nach Sydney gehen, ist es Rugby League. Wenn Sie nach Neuseeland gehen, ist es Rugby Union. Und alles ist Furrier Football. Das heißt, Football ist die hegemoniale Code dieses größeren Sportart. Überall, wo das existiert, wird der Fußball mit einem anderen Wort bezeichnet, nämlich Soccer, was nebenbei ein englisches, das ist wichtig, ein englisches Slangwort von Oxford und Cambridge ist. Soccer ist die Verkürzung von Association, Association ist zu lang, Association Football. Und in Amerika ist es eben das Wort, was den Fußball ausdrückt. Ein wunderbares Buch meines Kollegen Stefan Schimanski, der ein großartiges Buch geschrieben hat, Soccernomics, von der Financial Times auch, hat ein herrliches Buch jetzt geschrieben über diesen Begriff Soccer, wie der in England jetzt total gehasst wird, obwohl das ein englischer Ausdruck ist. Ich war jetzt gerade ich fahre jedes Jahr zu meiner Gedenkstätte nach Old Trafford. Und da sehen Sie zum Beispiel in Manchester United, und da sehen Sie die Eternal Flamme zum Katastrophe in München am 6. Februar 1958. Und da wird zum Beispiel das Wort Soccer verwendet. Ja? Das heißt, in England gab es das Wort auch. Jetzt ist es natürlich total verpönt. Unter anderem, weil es eben feminisiert wird. Feminisiert und amerikanisiert wird. Sehr interessant. Ist genau zur Zeit, bis ungefähr Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre, wurde Soccer in England nicht so oft wie Football verwendet, aber ziemlich oft. Dieser Manchester-Journalist schreibt über die Busby Babes, the youth and flower of English soccer. Nicht English football, English soccer. Auf diesem, ja, heute wäre das, wenn Sie das so sagen, the S-Word, gehen Sie ans Internet, die Schimpfworte, und dieser Krieg ist unglaublich. Und das hat alles damit zu tun, dass es eben eine frauenbesetzte Dimension ist und auch amerikanisch, daher nicht authentisch ist. Genau zu meinem Anti-Amerikanismus-Vortrag. Das ist alles über Authentizität. Gut, Amerikanerinnen, ein freies Feld, was ist das Gegenstück zu Europa? Europa ist es genau das Gegenteil. Hier müssten Frauen vielleicht das größte männlich besetzte Berg, den es überhaupt gibt. Vielleicht die katholische Kirche noch mehr, aber sonst, weiß nicht, Professuren oder wenig. Nichts ist männlicher, und das, ich werde dann auch darüber sprechen, wie absolut wichtig diese hegemonialen Sportarten sind für männliche Identität. Absolut entscheidend. Ja? Ich erzähle Ihnen dann über Tests, die ich gemacht habe. Diesmal nicht über Soccer in Amerika, sondern eben die anderen vier. Das heißt, Europäerinnen jeder kannte Fußball, da muss man nichts Neues einführen, man muss nicht neue Regeln erklären, jeder kannte das, aber sie kommen in einen Raum, das total von Männern besetzt ist. Und zwar so sehr besetzt, das wäre undenkbar. Ich war des Öfteren bei Fußballweltmeisterschaften, aber bei 6 Fußballweltmeisterschaften, Männerfußballweltmeisterschaften, 6-mal und bei 3 Frauenfußballweltmeisterschaften. Und es wäre undenkbar, dass wir heute in einem deutschen Gasthaus sitzen und das Spiel England gegen Kamerun, wenn es die Männer wären, nicht gezeigt wäre. Undenkbar, ja? Selbstverständlich wird das gezeigt. Das Frauenfußball außer der deutschen Mannschaft wird es nur gestreamt. Ja? In Amerika wird jedes gezeigt. Ja? Also Kamerun, England, alle werden eben, weil eben es einen anderen Stellenwert hat, qua dieser Wüste oder dieses Offenen. Ganz kurz, und dann, damit wir zur Diskussion kommen. Frauen spielten natürlich Fußball. Apropos Frauen, Frauen spielten Fußball. Im 19. Jahrhundert gab es in England einige wichtige Teams. Ich erzähle das im Buch. in den zwischen dem Ersten Weltkrieg, während des Ersten Weltkrieges spielten diese Mannschaften, alles natürlich im Nordwesten, im Industrieland England, Preston, Blackpool und so, spielten unter anderem ein Spiel in Goodison Park, ich weiß nicht, wie Sie das kennen, wer von Ihnen kennt, natürlich der Ground von Everton, und immerhin 53.000 Zuschauer waren dabei. In Frankreich gab es Pokalspiele in den 1917, wo Frauenmannschaften 20, 25, 30.000 Zuschauer hatten. Dialektik wieder. Nach dem Ersten Weltkrieg betreten Frauen den öffentlichen Raum. In fast jedem Land, außer natürlich Neuseeland, das schon 1893, und die amerikanischen westlichen Staaten wie New Mexico und andere, haben natürlich das Frauenwahlrecht schon im 19. Jahrhundert, aber die meisten haben es nicht. Neuseeland ja, und die westlichen australischen Staaten, Belgien 1906, und alle kommt nach dem Ersten Weltkrieg. Amerika, die Amendment, dass Frauen das Wahlrecht gibt. Und da gibt es einen richtigen Backlash. Der FA, the Football Association, der Papst, nebenbei ist Fußball sehr katholisch organisiert, wie eine katholische Kirche. Es gibt den Papst, das ist die FIFA, und die bestimmt alles, was genau Fußball ist. Wenn es nicht ist, werden sie exkommuniziert. Das heißt, dann spielen sie was anderes. Es ist nicht Fußball. Ja? Sehr interessant. Es gibt in wenigen, so gespannt, wo es ganz klar, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. 1921, die FA beschließt, Frauen nicht mehr auf den FA-sanktionierten Plätzen spielen zu lassen. 1936 macht das der Österreichische Fußballbund auch. Der Deutsche Fußballbund macht das nicht, ist nicht wichtig, weil Frauen eh nicht spielen. Dafür aber 1955 zieht der DFB nach und siehe da, Frauen dürfen nicht Fußball spielen bis 1970. Das heißt, Frauen spielten vorher Fußball, werden aber aus dem öffentlichen Raum eigentlich dann verbannt. In direkter Antwort zu ihrer politischen, also minimalen Emanzipation. Aber das ist ganz klar, das können Sie auch in anderen beobachten. Ja. Dann kommt die große Zäsur. Aber das heißt, Frauen haben gespielt, das ist sehr wichtig. Dick Curl Ladies ist ein sehr interessantes Team. Es gibt einige Dissertationen dazu. Die haben bis 1970 existierten die. Die spielten überall auf der Welt. Kamen auch nach Amerika des Öfteren. Haben Männerteams ab und an geschlagen. Interessanterweise gibt es dazu keine Resultate. Komischerweise. I wonder why. Die Welt ändert sich 1968. Das war auch der Vortrag voriges Mal vor einem Jahr hier, aber ja, 1968 ändert sich alles, wie wir angezogen sind, wie wir miteinander sprechen. Wenn Sie so wollen, sehe ich 68 immer als Ende der viktorianischen Zeit. Ja, es ist wie die Ende der großen bourgeoisen Kultur. Ja. Seitdem bröckelt es ab und es ist eben anders und eben viel, es ist ganz anders. Ich sage immer meinen Studenten, wenn sie sehen wollen, wie das Department of Political Science in Michigan sich geändert hat, wurde 1910 gegründet. Jede 10 Jahre lang hat das Department ein Sammelfoto gemacht. Und zwischen 1900 und 1970 ist es total ident. Sind weiße Männer in schlecht geschneiderten Anzügen. Genau. Alle. Okay. Plötzlich 1980, zwei Frauen, ein Schwarzer, einige mit Rollkragenpullover, irgendwie Hoodies, etwas längeren Haaren. Wow, what's going on? Ja? Und das ist ein richtiger Bruch. Und das ist auch die Story, die hier passiert. Das heißt, überall werden die Frauen im Fußball mündiger. 1970, überall. 1970 hebt der DFB sein Verbot auf. Bis in die 80er Jahre dürfen Frauen natürlich Folgendes nicht haben. Sie dürfen nicht mit Stoppeln spielen, nur mit so Tennisschuhen, nur nicht auf richtigen Rasen, sondern auf nur für 60 Minuten, nicht mit einem richtigen Ball, sondern einem Kinderball. Nicht während der normalen Saison, sondern nur im Sommer oder Counter, müssen gynäkologischen Untersuchungen unterworfen werden und so weiter und so fort. Und der DFB ist nicht der Einzige, ja? Alle sind so. Ja? Zwischen 1970 und den frühen 80er Jahren gibt es so eine Art, eine Entwicklung der Beginn der Emanzipation, aber noch immer in der Grauzone. In den USA ist es natürlich alles mit Title IX. Das ist eine absolut entscheidende Sache. Title IX, 23 Worte, in dem die Bundesregierung sagt, wenn sie einen Cent Bundesregierung Geld bekommen, können sie nicht Frauen auf dem College diskriminieren. Was heißt das? Nachdem der amerikanische Sportraum total von Colleges und nicht von Clubs wie in Europa und Colleges produziert wurde, mussten plötzlich amerikanische Colleges Frauen als Spielerinnen haben. 1970 hatte die University of Michigan, eine riesen Sportuni unter anderem, null Athletes. Heute sind es 580, um 100 mehr als Männer, weil sie mehr Teams haben. Das heißt, plötzlich standen Universitäten im Zugzwang, Frauen, Athleten auch zu haben, was es vorher nicht gab. Und siehe da, Soccer, sehr wichtig. Soccer erlaubt 30 Scholarships. Und es gibt natürlich den Behemoth Football mit 103 Scholarships. Und keine Universität würde je Football antasten. Und daher plötzlich kommt Soccer mit 30. Nicht so wie Turnen mit 5 oder mit Skifahren mit 6 oder so. Ein großer Faktor. Und das ist der Erfolg der amerikanischen Mannschaft. Ja, das, University of North Carolina, 24 Mal Landesmeister. Das ist unser Real Madrid oder im Frauenfußball. Ja. Das heißt, Title IX zwingt die Einführung der Frauen im College. Zwingt. Weil, wenn sie das nicht täten, dürften sie nicht College Sport machen. Und vor allem könnten sie nicht College Football spielen. Und College Football wird nie von einer Universität angetastet. Ja, das wäre so, wie der Präsident würde umgebracht werden. Geht nicht. Das ist eben Teil der amerikanischen Kultur. Eben wiederum zu dieser hegemonialen Kultur. Gut. Von 70 bis ungefähr Ende der 80er Jahre bewegt sich das alles in so einer Art Grauzone. Das heißt, es gibt Frauenorganisationen. Mir fällt immer, das ist das Einzige, was ich nachschauen will, wie das heißt. Es gibt eine Organisation, die mir immer entfällt, in Europa. Ja, heißt FIEF, Federation of Independent European Female Football. Federation of Independent European Female Football ist eine Organisation, die um die Zeit die Fußballerinnen erfasst. Es gibt nämlich auch schon Weltmeisterschaften. In Italien, interessanterweise Dänemark spielt eine wichtige Rolle, besonders ein Club, die heißt BK Femina, BK Femina. Eine interessante Sache, in den 60er Jahren, ist eine dänische Modezeitung, die irgendwie es lustig findet, dass vielleicht sollten Frauen Fußball spielen und nicht das langweilige Handball. Und sie fangen an zu spielen. Und das ist ein großer Erfolg. Und die italienische Firma Martini & Rossi fängt sie an zu sponsern. Und sie spielen überall in Europa. Und dann fahren sie nach Prag und spielen gegen die berühmte Prager Mannschaft Slavia Praha. Und die Berichterstattung ist nicht so sehr über den Fußball, sondern was für Bikinis die Frauen tragen, welchen Make-up sie haben und so weiter und so fort. Aber die BK Femina wird dann Teil der dänischen Nationalmannschaft, die dann einige Weltmeisterschaften gegen Italien spielt und dann aber auch in Mexiko. Und das möchte ich ja noch genauer erörtern. In Mexiko spielen sie, sie gewinnen 4-0. Eine junge 16-jährige dänische Frau erzählt einen Hattrick. Und da ist das ist im Stadio Azteca, das immerhin 115.000 Leute hat. Dann sind nämlich 108.000 Leute da. Das ist unglaublich, bei einem Frauenfußball-WM-Spiel. Aber es ist noch immer noch nicht offiziell. Wird nicht vom Papst, katholischen Papst, die FIFA nimmt das nicht an. 1991, wichtig, FIFA kann es nicht mehr, der Druck ist groß genug, dass eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft gemacht wird. Wo soll sie sein? Natürlich in England, dem Mutterland des Fußballs. Haha, die FA, was? Frauenfußball? Ein Witz, ja? Eine Amerikanisierung eines englischen Heiligtums. Was? Frauenfußball? Es sind noch andere wo hausieren gegangen und plötzlich, wer stellt sich sofort her? China. Warum? 2 Jahre nach Tiananmen Square. Das heißt, China brauchte eine internationale Legitimierung und sie veranstaltet den ersten FIFA-sanktionierten Fußball-WM, was aber nicht World Cup heißen darf. Das wollte die FIFA noch nicht hergeben. Das World Cup. The Women's Soccer Football World Championship Tournament. Ja? Aber nicht World Cup. Das kam erst 1995. Die Amerikanerinnen gewinnen, wie sie zurückkommen. Ich habe viele interviewt. Nach LAX wurden sie von 0 Leuten erwartet. 0. Was? China, Weltmeister, Fußball, what is this? Ja. Dieses Jahr sind 180 amerikanische Journalisten akkreditiert in Frankreich. Die New York Times allein mit 8. Ja. Das heißt, 1991 war das total irgendwie noch, gab es nicht. Und dann fängt es an. Und absolut entscheidend, 1996 die Olympiade. Wiederum die Amerikanerinnen gewinnen die erste Olympiade, was immerhin, wenn Sie anschauen, alle diese Frauenfußball-Events sind immerhin die größten Events der Welt für Frauen, wo Frauen die Akteure sind. Mehr wie Madonna-Konzerte oder mehr wie alle, wo Frauen, wirklich wichtig, also 96 die Olympiade, dann 99 das Spiel zwischen USA und China im Rose Bowl, 99.000 Zuschauer, Präsident Clinton, alle dort und der berühmteste Act, Brandy Chastain, gewinnt mit dem letzten Elfmeter gegen China und sie nimmt ihren Jersey ab. Das ist noch immer ein iconic, viele meinen, es ist einer der größten iconic Bilder der Sportgeschichte. Ja? Und natürlich, warum macht das Brandy? Ja, sie hat einen neuen Nike Bra. Oder es wird sofort, und sie hat auch ein Buch geschrieben, It's Not About the Bra. Sie wurde, kein Mann wurde angeschaut, der damals die Jerseys aufschaut. Sie hat es gemacht, spontan nach dem Sieg, und es ist natürlich ein Phänomen geworden. Gut, um zu resümieren und zu enden, auf der Betätigungsseite, ich differenziere zwischen Betätigung und Following and Doing. Auf der Following-Seite ist Frauenfußball besonders absolut angekommen. Es gibt in Amerika den wunderbaren soziologischen Ausdruck, nicht den Fußball, Soccer Mom. Ich nehme an, Sie wissen, was Soccer Mom heißt oder nicht, dann erkläre ich es Ihnen. Aber alle Menschen, jeder weiß, was Soccer Mom ist. Soccer Mom ist eine weiße, suburban, 30 to 40 year old, at least 2 advanced degrees holding, minivan driving woman, between piano practice and soccer practice. Ja, also das heißt, eine Upper-Middle-Class-Frau, die natürlich eine, jetzt zum Beispiel ganz wichtig, Soccer-Moms werden die nächste, so wie die nächste Wahl entscheiden. Das ist eine Kategorie. Wiederum zurück zu unserem. Es gibt nicht den äquivalenten englischen Ausdruck, Football-Mom. Im Englischen ist M-U-M, im Amerikanischen M-O-M, Mom and Mom. Es gibt nicht den. Und wenn es den Namen Football-Mom gäbe, dann wäre es eine ganz andere Kategorie. Dann wäre es eine 25- bis 30-jährige Council-House-Bewohnende in Wolverhampton oder in Preston oder in einer deprimierten englischen Kohlestadt oder sowas, die nicht zwei Advanced Degrees hat, sondern nicht einmal eine hat. Ja? Das ist eine ganz andere soziale Kategorie. 50% aller Frauenfußballerinnen, registrierten Frauenfußballerinnen der Welt sind in Nordamerika. Wenn Sie anschauen, in CONCACAF, die FIFA verteilt die Welt in 6 Gruppen. CONCACAF ist die Gruppe der Karibik, Nordamerikas, Mexikos und so. In CONCACAF sind 32% der Fußballspieler Frauen. In der UEFA sind es 9%, in CONMEBOL, der lateinamerikanischen Links, sind es 11%. Aber natürlich auch wachsend. To conclude, auf dem Ebene der Nationalmannschaft ist Frauenfußball ein Riesenerfolg. 1991 hat niemand zugeschaut, gab es nicht. Heutzutage große Zuschauer, man verfolgt es, auch in Brasilien, auch in Europa, weit nicht so, aber es wird verfolgt. Es wird natürlich aber, warum? Weil es natürlich Nationalismus ist. Man hat ein ready-made Fanbase. Es heißt Deutschland, und es heißt Frankreich und es heißt USA. Mein Lieblings Humorist aller Zeiten, der berühmte Jerry Seinfeld. Vielleicht kennen Sie den von Seinfeld, ist nicht bekannt so in Deutschland. Wie er einmal erklärt hat, was eigentlich Sport ist. Und da sagt er, ich muss es zuerst auf Englisch sagen, er sagt seinem Freund, so what you're saying is we're rooting for laundry. Das heißt, wir halten zu Wäsche. Das heißt, die Wäsche bestimmt, dass wir Yankees, Fans und Mets sind. Da hat vollkommen recht. Das heißt, die Nationalmannschaft ist Wäsche. Das heißt, es steht USA drauf. So wie ich nannte es in einem Artikel ziemlich erfolgreich. The Olympianization of Soccer is the Olympianization of Soccer in America. Alle 4 Jahre mit dem World Cup ist Soccer jetzt ein großer sportlicher Faktor. Ja? So wie das Kugelstoßen und 100-Meter-Lauf und Gymnastics und alles andere, weil es eben USA steht oder was immer. Aber interessieren wir uns zwischen den Olympiaden, wer im Kugelstoßen gut ist? Nein. Und das ist genauso eigentlich im Frauenfußball. Der Frauenfußball ist ein Riesenerfolg bei der Nationalmannschaft, nicht im Clubwesen. Ich habe dann ziemlich gute Statistiken dazu. Auch die sehr erfolgreichen Clubs wie Turbine Potsdam oder Frankfurt oder Lyon, die beste europäische Fußballmannschaft, haben 1200, 1500 Zuschauer. Warum? Natürlich, weil es eben dieses Ready-Made Fandom nicht gibt. Wie entsteht ein Turbine Potsdam-Fan? Es gibt nur eine einzige Ausnahme, und da habe ich wirklich Double oder Triple Take machen, und ich bin mich so gerührt, dass sie mich eingeladen haben im August, die Portland Thorns, the United States Professional Women's Soccer League, haben andauernd 14.000 bis 16.000 Zuschauer. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Das ist ein Schreibfehler, ein Druckfehler. Nein, es stimmt. Und ich habe ihnen ein Buch geschickt, den Ultras der Frauen. Und sie haben mich eingeladen für ein Spiel am 17. August. Das muss ich sehen. Ich möchte wirklich sehen, dass der erste Club der Welt, ich habe es auch gesagt im Buch, it's the Center of Women's Club Football. Ja? Club Football ist noch immer ein nicht beschriebenes Blatt. Die Nationalmannschaft ist umso mehr. Und ja, ich habe noch viel zu sagen, aber ich lasse es hier erleben. That's it. Ja, ganz herzlichen Dank.